sie sagt, ja, kümmere dich um deine Schule, bekomm dein Leben auf die Reihe. Und ich meine, ich habe mein Leben auf die Reihe bekommen. Trinken, feiern, chillen, kiffen, saufen, schlafen. I keep my hands on myself. You thought that's the moment, put them back up on the shelf. Just a little baby girl isn't me. Am I coming out of left field? Feiern, trinken, feiern, schön, kiffen, laufen. Blautöne, verschiedene Blautöne, verschiedene Blautöne, verschiedene Blautöne, verschiedene Blautöne.